Für die Reaktion der offiziellen Politik gab Angela Merkel den Ton vor, als sie am 24. August, einen Tag nach Beginn des Vorabdrucks, Regierungssprecher Seibert erklären ließ, die Kanzlerin halte das Buch für nicht hilfreich. Gelesen hatte es da noch so gut wie niemand. Es erschien ja erst am 30. August. Am 29. August setzte die Kanzlerin bei Ulrich Deppendorf in der ARD nach und forderte Bundesbankpräsident Axel Weber indirekt auf, für meine Entlassung Sorge zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt befürchtete der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel offenbar, beim Sarrazin-Bashing zu spät zu kommen. Am 30. August rief er mich morgens gegen 9 Uhr an und teilte mir mit, gleich tage das Parteipräsidium, dort wolle er versuchen, meinen Ausschluss zu verhindern. Aber eine Aussage von mir zur genetischen Identität der Juden könne mir das Genick brechen. Ich solle versuchen, auf meiner später stattfindenden Pressekonferenz eine Klarstellung vorzunehmen. Tatsächlich stellte Sigmar Gabriel dann im Parteipräsidium selbst den Antrag, meinen Ausschluss zu betreiben. Von dem einstimmig erfolgten Beschluss erfuhr ich während der Pressekonferenz durch die Frage eines Journalisten. Ein anderer Journalist fragte, ob mir bekannt sei, dass Bundesbankpräsident Weber meine Entlassung aus der Bundesbank vorbereite. Auch dies erfuhr ich erst durch seine Frage. 2 Tage später, am 1. September 2010, erklärte Bundespräsident Wulff, bedrängt durch Journalisten, »Ich glaube, dass jetzt der Vorstand der Deutschen Bundesbank schon einiges tun kann, damit die Diskussion Deutschland nicht schadet, vor allem auch international.« Die indirekte Botschaft an die Bundesbank kam an. Einen Tag später stellte Bundesbankpräsident Weber beim Bundespräsidenten schriftlich den Antrag, mich zu entlassen, nachdem ich einen Rücktritt verweigert hatte. Über den Titel meines Buches und seinen Erscheinungstermin war Axel Weber, dem die Presseabteilung der Bundesbank unterstand, seit Mai 2010 informiert. Denn von diesem Zeitpunkt an wurde das Buch vom Verlag öffentlich angekündigt. Bei meiner Rückkehr aus dem Urlaub am 16. August hatte ich zudem per E-Mail allen Vorstandskollegen Titel und Erscheinungstermin angekündigt. Es gab keine einzige Nachfrage, etwa die Bitte, den Text vorab zu erhalten. Mein Verhältnis zu Axel Weber war recht kühl. Zu den übrigen Vorstandskollegen war es freundlich korrekt, teilweise herzlich. Weber hatte bereits ein Jahr zuvor, anlässlich eines langen Interviews, das ich der Zeitschrift Lettres Internationales gegeben hatte und das wegen einiger weniger Zeilen für Aufregung gesorgt hatte, vergeblich versucht, mich aus der Bundesbank zu drängen. Der Entlassungsantrag vom 2. September 2010 beim Bundespräsidenten war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ihm jede Rechtsgrundlage fehlte. Bundespräsident Wulff hatte sich in eine Falle locken lassen, als er die Bundesbank indirekt aufforderte, bei ihm den Entlassungsantrag zu stellen. Und das wussten die Beamten des Bundespräsidialamtes offenbar auch ganz genau. Denn eine Woche lang geschah gar nichts. Ein rechtswidriger Entlassungsakt wäre für den Bundespräsidenten äußerst riskant gewesen, denn ich hätte dagegen geklagt. Eine Zurückweisung des Antrags wiederum hätte den Bundesbankpräsidenten desavouiert. Ein Rücktritt entweder des Bundespräsidenten oder des Bundesbankpräsidenten wäre unvermeidlich gewesen. Ich hatte ein Buch geschrieben und hoffte, dass darüber diskutiert würde. Mit der Kanzlerin, dem Bundespräsidenten und dem Bundesbankpräsidenten wollte ich mich gar nicht streiten. Ihr Verhalten kann ich weder verstehen noch respektieren. Aber ich wollte niemanden in seinem Amt bedrohen. Damit hätte ich meine Rolle als kritischer Buchautor auch überzogen. Als das Bundespräsidialamt nach einer Woche Schweigen über meinen Anwalt anfragen ließ, ob und unter welchen Bedingungen ich mir vorstellen könne, selbst beim Bundespräsidenten meine Entlassung aus dem Amt des Bundesbankvorstandes zu beantragen, stellte ich 2 Bedingungen. Die Bundesbank nimmt alle gegen mich erhobenen Vorwürfe öffentlich zurück und ich erhalte die Pension, die ich bei Erfüllung des vollen Vertrages bekommen hätte. Ich hatte mir ja nichts zu Schulden kommen lassen und trat nur zurück, um die Ämter des Bundespräsidenten und des Bundesbankpräsidenten vor Schaden zu bewahren.